do something. Von Tau wird in ihrer Nähe sein. Nein, der Tau. Boston, hast du einen Revolver dabei? Was? Ich soll schießen? Natürlich!